Die Investmentgesellschaft agiert im Auftrag der Vereinigten Arabischen Emirate und will sich eigentlich auf langfristige, renditestarke Investments konzentrieren. So steckt sie hohe Millionensummen in Energie- oder Technologiekonzerne. Zuletzt gab sie ihr Gesamtvermögen mit 302 Milliarden Dollar an. Ihr Engagement bei Signa ist erst gut 5 Jahre alt und wurde politisch eingefädelt. Es ist das letzte Wochenende im April 2018, als sich eine Delegation aus österreichischer Wirtschaft und Politik nach Abu Dhabi aufmacht. Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte als Ziel ausgegeben, die bilateralen Beziehungen noch weiter zu vertiefen. Begleitet wird er von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation, unter den Teilnehmern auch René Benko. Benko plant konkrete Verhandlungen mit Mubadala, die bei Signa einsteigen und sich bei 23 Top-Immobilien, darunter das Einkaufsviertel Goldenes Quartier in Wien, beteiligen sollte, wie es in einem internen Papier der österreichischen Regierung festgehalten ist. Sebastian Kurz und die Wirtschaftsbosse werden mit militärischen Ehren empfangen. Bei einem Essen mit dem damaligen Kronprinzen Mohammed bin Zayed al-Nayan trifft Benko auch den Chef von Mubadala, Khaldun Khalifa al-Mubarak. Im Jahr darauf fliegt Benko erneut mit einer Delegation des Bundeskanzlers nach Abu Dhabi. Sebastian Kurz macht für die Araber großen Zirkus. Als Gastgeschenk überreicht er dem Kronprinzen einen Lipizzaner-Hengst aus der spanischen Hofreitschule in Wien. Für Benko verläuft die Reise nach Plan. Nach den Treffen gibt Mubadala erst 323 Millionen Euro im Jahr 2017 und dann nochmals 175 Millionen Euro 3 Jahre später an Signa aus. Macht knapp 500 Millionen Euro, die nun, Ende 2023, ordentlich verzinst, als 713 Millionen Euro Klage vor dem Schiedsgericht in Paris landen. Und die Kläger üben Druck aus. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Kläger einen ernsthaften oder einen nicht wiedergutzumachenden Schaden erleiden, wenn das Gericht keine Maßnahmen ergreife, wie etwa alle Vermögenswerte, die binnen kurzer Zeit in Bargeld umgewandelt werden können, auf einem Treuhandkonto in London zu hinterlegen, heißt es in einem 38-seitigen Antrag an das Gericht vom Ende Mai 2024. Damit ist der potente Staatsfonds nicht allein. Al-Mirkab Capital aus Katar fordert ebenfalls in einem Schiedsverfahren 296 Millionen Euro zurück. Das private Investmentvehikel von Scheich Hamad bin Yassim bin Khabar al-Thani besitzt große Hotelkomplexe, steckt Geld in Energie- und Technologiekonzerne. Der 1959 geborene Politiker und Diplomat gehört zu den reichsten Männern der Welt. Bis 2013 war er Premierminister von Katar. Im Sommer 2024 laufen die Schiedsverfahren noch, doch den einflussreichen Männern aus dem Nahen Osten werden gute Chancen eingeräumt, diese zu ihren Gunsten zu entscheiden. Wobei angesichts der desaströsen Finanzlage der Signa und der Insolvenz Benkos fraglich ist, ob das Geld tatsächlich wieder zurück in den Nahen Osten fließen wird. Zivilrechtliche Klagen, so darf man vermuten, sind für Benko ohnehin weniger gefährlich als die strafrechtlich relevanten Nachstellungen. Spätestens im Frühjahr 2024 wird es für Benko zunehmend ungemütlich. Gegen ihn persönlich ermitteln gleich mehrere Staatsanwaltschaften. Wobei nichts bewiesen ist, Benko bis auf Weiteres als unschuldig zu gelten hat, zumal er für fast gar nichts im Signa-Geschäftsbetrieb verantwortlich gewesen sein will. Den Auftakt macht im März 2024 die Staatsanwaltschaft München, die wegen des Verdachts der Geldwäsche bei der insolventen Signa-Gruppe ermittelt, wobei in Wien geargwöhnt wird, dass es bei den Ermittlungen in München nicht recht vorangehe. In Deutschland kann nicht gegen Unternehmen, sondern nur gegen individuelle Personen vorgegangen werden, gegen welche ließ die Münchner Staatsanwaltschaft bislang offen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung sollen Benkos Firmen für den Kauf und die Entwicklung des Projekts Münchens Neue Mitte knapp 1 Milliarde Euro eingesammelt haben bei Investoren und Banken. Dabei sollen die Benko-Firmen, wie so oft, die künftigen Mieteinnahmen zu hoch angesetzt haben, um höhere Kredite zu besseren Konditionen zu bekommen. Zum Großteil soll das Geld nach Vermutung der Ermittler dann ins Ausland geflossen sein und nicht in das Projekt. Auch in Wien hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Benko steht unter dem Verdacht, in Gesprächen mit einer finanzierenden Bank die Situation der Signa-Gruppe geschönt zu haben. Statt den 25 Millionen Kredit, wie ursprünglich vorgesehen, im Sommer 2023 auslaufen zu lassen, wurde dieser von der Bank dann noch einmal verlängert. Benkos Anwalt, Norbert Wess, einer der bekanntesten österreichischen Wirtschaftsstrafverteidiger, wies die Vorwürfe als haltlos zurück. Wir haben bereits Akteneinsicht bekommen und werden der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft so rasch wie möglich unsere Sicht der Dinge präsentieren, teilte er mit. Wess wird in den kommenden Monaten, vielleicht Jahren, gut zu tun haben und wohl auch Unterstützung aus Deutschland bekommen. Die Münchner Kanzlei Ufa Scharf hatte angegeben, dass sie Benkos Interessen im Münchner Geldwäschefall vertritt und den Anfangsverdacht zurückgewiesen. Nach den Staatsanwaltschaften in München und Wien nimmt auch das kleine Alpenland Liechtenstein René Benko und seine Signa ins Visier. Schließlich bemüht man sich nach zahlreichen Schwarzgeldfällen nun seit einigen Jahren um das Image eines sauberen Finanzplatzes. Die Staatsanwaltschaft ermittelt hier wegen des Verdachts auf Insolvenzbetrug, in Österreich Krida genannt, und Geldwäsche. Über Antrag der Staatsanwaltschaft werden beim Fürstlichen Landgericht gegen eine natürliche Person und gegen eine juristische Person sowie gegen unbekannte Täter Vorerhebungen wegen des Verdachts der Verbrechen, der betrügerischen Krida und der Geldwäscherei geführt, teilt der leitende Staatsanwalt Frank Haun mit. Nähere Angaben, um welche Person und Gesellschaften es sich genau handelt, macht er nicht. Trotz aller Vorwürfe gegen ihn konnte sich René Benko in Österreich frei bewegen. Ein Haftbefehl wurde bis in den Sommer hinein nicht erlassen. Das missfiel Gesellschaftern wie Gläubigern, die befürchteten, dass Beweismittel beiseite geschafft würden oder auch noch Geld aus den Unternehmen der Signa herausgezogen würde. Dass zahlreiche enge Mitarbeiter Benkos, wie der Finanzchef der Signa, Manuel Pirold, weiter in den Unternehmen arbeiteten, bestärkte diesen Verdacht, der von Benko und seinen Vertrauten zurückgewiesen wird. Wieder einmal ist es Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und Anwalt Österreichs, der ausspricht, was viele denken. Es wurde schon in ganz anderen Fällen von den Strafbehörden wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr die Untersuchungshaft verhängt.